Thanks very much for coming. Yeah, thank I'm you. So glad you're coming. Say hello to everybody. And thank you for that. You know, trust me, I'm going to go to your phone. Not a chance. Keine Sicherheit für die Zukunft, dass wir nicht scheitern. Aber wenn die freie Gesellschaft sehr unwahrscheinlich ist, bedarf es umso größerer Anstrengungen, die historische Möglichkeit zu verwirklichen, ohne die Sicherheit zu haben, dass es wirklich gelingen wird. Es hängt vom Willen der Menschen ab, dass sie es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir eine historische Periode verloren. Und als Alternative steht vielleicht Barbarei. Den vergangenen Revolutionen besteht unter anderem darin, dass unser Prozess der Revolution sehr lang sein wird, ein sehr langer Marsch sein wird. Und innerhalb dieses sehr, sehr langen Marsches wird sich das Problem der Bewusstwerdung stellen und gelöst werden, oder wir werden scheitern.